Vaterland, mein Heimatland. Reicht euch die Hand, schlinget ein Band, junges Volk, das Deutsch sich nennt, in dem die heiße Sehnsucht brennt. Ach dir, oh Mutter, ach dir, Mann.